meines Großvaters. Ich schließe die Augen und sauge ihn ein, präge mir ihren Geruch ein. Als ich sie wieder öffne, hat sie flehend den Blick auf meinen Mund gerichtet. Scheiße. Sie möchte, dass ich sie küsse. Und ich will das auch. Nur einmal. Ihre Lippen sind geöffnet, bereit, sie warten. Nein, nein, nein, mach das nicht, Gray. Sie ist nicht die Richtige für dich. Sie wünscht sich Herzchen und Blümchen, und das ist nicht mein Ding. Ich schließe die Augen noch einmal und kämpfe gegen die Versuchung an. Als ich sie aufmache, ist mein Beschluss gefasst. Anastasia, du solltest dich von mir fernhalten. Ich bin nicht der Richtige für dich. Wieder dieses kleine V über ihrer Nase. Sie scheint zu atmen aufgehört zu haben. Tief durchatmen, Anastasia, tief durchatmen. Ich muss sie loslassen, bevor ich etwas Dummes tue. Aber ich wundere mich über mein Zögern, meinen Wunsch, sie noch ein wenig länger in den Armen zu halten. Ich stell dich jetzt wieder auf die Füße. Ich trete einen Schritt zurück und sie löst sich von mir. Eigenartigerweise verspüre ich keine Erleichterung darüber. Ich lege ihr die Hände auf die Schultern, um sicher zu sein, dass sie allein stehen kann. Sie schämt sich, weil ich sie zurückgewiesen habe. Scheiße, ich wollte dir nicht wehtun. Habe verstanden, sagt sie, und in ihrer Stimme schwingt Enttäuschung mit. Sie ist förmlich und distanziert. Danke. Wofür? Dafür, dass du mich gerettet hast. Am liebsten würde ich ihr sagen, dass sie sich vor mir retten muss, dass mir das schwerfällt, aber das ist es nicht, was sie hören will. Der Idiot ist in die falsche Richtung gefahren, Gott sei Dank war ich zur Stelle. Ich will mir lieber nicht vorstellen, was hätte passieren können. Ich plappere unkontrolliert und schaffe es immer noch nicht, sie ziehen zu lassen. Also biete ich ihr an, mich einen Moment im Hotel mit ihr hinzusetzen. Sie schüttelt den Kopf, den Rücken kerzengerade und schlingt die Arme schützend um den Leib. Wenig später läuft sie über die Straße und ich muss mich beeilen, um mit ihr Schritt zu halten. Beim Hotel dreht sie sich um und sieht mir noch einmal kühl in die Augen. Danke für den Tee und das Fotoshooting. Bedauern steigt in mir auf. Anastasia, ich... Mir fällt nichts ein, was ich ihr sagen könnte, abgesehen davon, dass es mir leid tut. Was, Christian? Herrscht sie mich an. Wow. Sie ist wütend auf mich und spricht meinen Namen voller Verachtung aus. Das ist etwas Neues, und sie will gehen, aber das möchte ich nicht. Viel Glück bei den Prüfungen. Ihr Blick flackert verletzt und entrüstet. Danke, murmelt sie noch einmal verächtlich. Auf Wiedersehen, Mr. Gray. Sie wendet sich ab und marschiert Richtung Tiefgarage. Ich sehe ihr in der Hoffnung nach, dass sie sich zu mir umdreht, doch das tut sie nicht. Sie verschwindet in dem Gebäude, und ich bleibe mit einem Gefühl des Bedauerns und der Erinnerung an ihre wunderschönen blauen Augen und den Geruch von Apfelbäumen in einem herbstlichen Obstgarten zurück. Donnerstag, 19. Mai 2011. Nein. Mein Schrei hallt von den Wänden meines Schlafzimmers wieder und lässt mich aus meinem Albtraum aufschrecken. Ich bin schweißgebadet, habe den Gestank von abgestandenem Bier, Zigaretten und Armut in der Nase und spüre die Bedrohung durch physische Gewalt, die von einem Betrunkenen ausgeht. Ich setze mich auf, stütze den Kopf in die Hände und versuche, mein Herzrasen und meine unregelmäßige Atmung unter Kontrolle zu bringen. So ist es seit 4 Nächten. Ein Blick zum Wecker sagt mir, dass es 3 Uhr nachts ist. Morgen, heute, habe ich 2 wichtige Besprechungen und dafür brauche ich einen klaren Kopf. Was würde ich dafür geben, eine Nacht durchzuschlafen? Außerdem muss ich mit Bastille Golf spielen. Das sollte ich absagen. Der Gedanke, gegen ihn zu verlieren, lässt meine ohnehin schon trübe Stimmung noch trüber werden. Ich stehe auf und gehe in die Küche. Dort fülle ich ein Glas mit Wasser und sehe mich, nur mit einer Pyjamahose bekleidet, in der Glaswand auf der anderen Seite des Raums gespiegelt. Ich wende mich angewidert ab. Du hast sie abblitzen lassen. Sie wollte dich. Und du hast sie abblitzen lassen. Zu ihrem eigenen Besten. Das lässt mir seit Tagen keine Ruhe. Ihr schönes Gesicht taucht ohne Vorwarnung vor meinem geistigen Auge auf und verfolgt mich. Wenn mein Seelenklempner von seinem Urlaub in England zurück wäre, könnte ich ihn anrufen. Seine Psychoscheiße würde mich bestimmt aufheitern. Gray, sie ist bloß ein hübsches Mädchen. Vielleicht brauche ich Ablenkung. Eine neue Sub. Die Sache mit Susanna ist einfach schon zu lange her. Ich spiele mit dem Gedanken, am Morgen Eleanor anzurufen. Sie findet immer geeignete Kandidatinnen für mich. Aber wenn ich ehrlich bin, will ich keine neue Sub. Ich will Anna. Ihre Enttäuschung, Verletzung, Entrüstung und Verachtung gehen mir nicht aus dem Kopf. Sie ist verschwunden, ohne sich umzudrehen. Möglicherweise habe ich ihr durch meine Einladung zum Kaffee falsche Hoffnungen gemacht. Ich muss mir eine Entschuldigung ausdenken, dann kann ich die Angelegenheit und das Mädchen vergessen. Ich stelle das Glas in die Spüle, damit die Haushälterin es später abwäscht, und trotte zum Bett zurück. Der Radiowecker springt um 17:45 an, als ich noch immer die Zimmerdecke anstarre. Ich habe kein Auge zugetan und bin wie gerädert. Verdammt, das ist lächerlich. Bei den Nachrichten spitze ich die Ohren, weil es darin um den Verkauf eines seltenen Manuskripts geht, eines unvollendeten Romans von Jane Austen mit dem Titel »Die Watsons«, das in London versteigert werden soll. »Bücher«, hat sie gesagt. Himmel, sogar die Nachrichten erinnern mich an die kleine Miss Bücherwurm. Sie ist eine unverbesserliche Romantikerin und liebt die englischen Klassiker. Das tue ich auch, allerdings aus anderen Gründen. Ich besitze keine Erstausgaben von Jane Austen oder den Brontes, aber zwei von Thomas Hardy-Romanen. Natürlich, das ist es. Das mache ich. Wenig später stehe ich in meiner Bibliothek, eine Ausgabe von Judah, der Unberühmte, sowie eine dreibändige Kassette von Tess von den D'Urbervilles vor mir auf dem Billardtisch. Beides düstere Werke mit tragischen Themen. Hardy hatte eine dunkle, gequälte Seele. Wie ich. Ich schiebe den Gedanken beiseite und begutachte die Bände. Obwohl der Zustand von Judah besser ist, kommt dieses Buch nicht in Frage, denn darin gibt es keine Erlösung. Also schicke ich ihr Tess mit einem passenden Zitat. Ich weiß, dass das der leidende Heldin wegen nicht das romantischste Werk ist, aber immerhin darf sie kurz der romantischen Liebe begegnen auf dem idyllischen englischen Land. Außerdem übt Tess Rache an dem Mann, der ihr Unrecht angetan hat. Doch darum geht es nicht. Anna hat erwähnt, dass Hardy ihr Lieblingsautor ist, und bestimmt hat sie noch nie eine Erstausgabe gesehen, geschweige denn besessen. Sie klingen wie der ideale Verbraucher. Der Satz aus dem Interview fällt mir ein. Ja, ich besitze gern Dinge, Dinge, deren Wert steigt, wie zum Beispiel der von Erstausgaben. Ein wenig ruhiger und auch ein bisschen stolz auf mich selbst betrete ich meinen begehbaren Schrank und schlüpfe in Laufkleidung. Auf dem Rücksitz des Wagens blättere ich den ersten Band der Erstausgabe von Tess auf der Suche nach einem geeigneten Zitat durch. Dabei frage ich mich, wann Annas letzte Prüfung stattfindet. Ich habe das Buch vor Jahren gelesen und erinnere mich in groben Zügen an die Handlung. Als Teenager habe ich mich in Geschichten geflüchtet. Meine Mutter staunte, anders als Elliot, immer darüber, dass ich las. Ich sehnte mich nach der Zuflucht, die die Fiktion mir bot. Elliot brauchte keine Fluchtmöglichkeiten. »Mr. Gray«, reißt Taylor mich aus meinen Gedanken, »wir sind da, Sir.« Er steigt aus und öffnet mir die Tür. »Um 2 Uhr hole ich Sie hier zu Ihrem Golfmatch ab.« Ich nicke und betrete die Bücher unter dem Arm »Gray House«. Die junge Frau am Empfang begrüßt mich mit einem koketten Winken. »Jeden Tag das Gleiche, wie ein kitschiger Song in der Endlosschleife.« Ohne sie zu beachten, gehe ich zu dem Aufzug, der mich direkt hinauf zu meinem Büro bringen wird. »Guten Morgen, Mr. Gray.« Barry vom Sicherheitsdienst drückt auf den Rufknopf für den Lift. »Wie geht es Ihrem Sohn, Barry?« »Besser, Sir. Freut mich zu hören.« Im Aufzug gleite ich ins 20. Stockwerk hinauf, wo Andrea mich begrüßt. »Guten Morgen, Mr. Gray. Ross möchte mit Ihnen das Darfur-Projekt besprechen. Und Barney bräuchte ein paar Minuten.« Ich winke ab. »Das kann warten. Holen Sie mir Welch ans Telefon und finden Sie heraus, wann Flynn aus dem Urlaub zurückkommt. Wenn ich mit Welch geredet habe, können wir mit den Tagesordnungspunkten beginnen.« »Ja, Sir. Und ich möchte einen doppelten Espresso. Bitten Sie Olivia, mir einen zu machen.« Da merke ich, dass Olivia nicht da ist. Was für eine Erleichterung. Die Kleine schmachtet mich die ganze Zeit an und das geht mir auf die Nerven. Möchten Sie Milch, Sir? Erkundigt sich Andrea. Braves Mädchen. Ich schenke ihr ein Lächeln. Heute nicht. Sollen Sie ruhig weiterraten, wie ich meinen Kaffee am liebsten trinke? Sehr wohl, Mr. Gray. Sie klingt zufrieden, und das kann sie auch sein, denn sie ist die beste persönliche Assistentin, die ich je hatte. 3 Minuten später habe ich Welch an der Strippe. Welch, Mr. Gray? Die Hintergrundinformationen, die Sie letzte Woche für mich recherchiert haben, über Anastasia Steele, eine Studentin der WSU. Ja, Sir, ich erinnere mich. Finden Sie bitte für mich heraus, wann der letzte Teil Ihrer Abschlussprüfung stattfindet und teilen Sie mir das sofort mit. Wird gemacht, Sir. Noch etwas? Nein, das wäre alles. Ich lege auf und sehe die Bücher auf meinem Schreibtisch an. Ich muss ein geeignetes Zitat finden. Ross, meine Nummer 2 und rechte Hand, ist richtig in Fahrt. Wir haben die Genehmigung der sudanesischen Behörden für das Löschen der Ladung in Port Sudan, aber unsere Kontakte vor Ort warnen vor den Straßen nach Darfur. Sie führen soeben eine Machbarkeitsanalyse durch. Die Logistik scheint kompliziert zu sein. Heute sehe ich keine Spur von Ihrem sonst so sonnigen Gemüt. Wir könnten die Sachen aus der Luft abwerfen. Die Kosten für einen solchen Abwurf aus der Luft? Ich weiß. Hören wir uns zuerst die Vorschläge unserer Freunde von den Nichtregierungsorganisationen an. Okay, sagt sie und seufzt. Außerdem warte ich noch auf Nachricht vom Außenministerium. Ich verdrehe die Augen. Scheiß Bürokratie. Lassen Sie es mich wissen, wenn wir irgendwelche Leute schmieren oder Senator Blandino zu einer Intervention überreden müssen. Die nächste Frage ist, wo wir das neue Werk bauen wollen. Sie wissen, dass die Steuervergünstigungen in Detroit beträchtlich sind. Die Auflistung habe ich Ihnen bereits geschickt. Ja, aber muss es unbedingt Detroit sein? Keine Ahnung, was Sie gegen die Stadt haben. Sie erfüllt die von uns geforderten Kriterien. Okay, bitten Sie Bill, potenzielle Grundstücke zu finden. Und lassen Sie uns einen weiteren Standort prüfen, um zu sehen, ob irgendeine andere Stadtverwaltung noch bessere Konditionen bietet. Bill hat Ruth schon zu einer Besprechung mit der Detroit Brownfield Redevelopment Authority geschickt, die gar nicht entgegenkommender sein könnte, aber ich sage Bill gern, dass er eine weitere Standortprüfung durchführen soll. Mein Telefon klingelt. Ja, knurre ich Andrea an. Sie weiß, dass ich es hasse, in Besprechungen gestört zu werden. Ich habe Welch in der Leitung. Auf meiner Uhr ist es 11:30. Das war schnell. Stellen Sie ihn durch. Ich gebe Ross ein Zeichen, dass sie bleiben soll. Mr. Gray? Welch, was haben Sie rausgefunden? Miss Steels letzte Prüfung ist morgen, am 20. Mai. Verdammt. Mir bleibt nicht viel Zeit. Gut, mehr muss ich nicht wissen. Ich lege auf. Ross, einen Moment noch. Ich nehme den Hörer in die Hand. Andrea meldet sich sofort. Andrea, ich brauche innerhalb der nächsten Stunde eine Blanko-Grußkarte, sage ich und lege auf. Gut, Ross, wo waren wir? Um 12:30 trottet Olivia mit dem Mittagessen in mein Büro. Sie ist groß, gärtenschlank und hat ein hübsches Gesicht. Leider schmachtet sie mich immerzu an. Nach einem hektischen Vormittag habe ich einen Bärenhunger. Sie stellt das Tablett bebend auf meinen Schreibtisch. Thunfischsalat. Okay, ausnahmsweise hat sie mal was richtig gemacht. Daneben legt sie 3 weiße Karten in unterschiedlichen Größen mit den dazugehörigen Umschlägen. Wunderbar, murmle ich. Und jetzt geh. Sie huscht hinaus. Ich nehme einen Bissen Thunfischsalat, um den schlimmsten Hunger zu stillen, und greife dann nach meinem Stift. Ich habe ein Zitat herausgesucht, eine Warnung. Es war die richtige Entscheidung, mich von ihr zu entfernen. Nicht alle Männer sind romantische Helden. Warum sagtest du mir nicht, dass von männlichen Wesen Gefahren drohen? Warum warntest du mich nicht? Die vornehmen Damen wissen, wovor sie sich zu hüten haben, weil sie Romane lesen, die ihnen diese Schliche schildern. Ich schiebe die Karte in das dazugehörige Kuvert und schreibe Annas Adresse darauf, die ich von Welchs Recherche kenne. Dann rufe ich Andrea an. Ja, Mr. Gray, könnten Sie bitte zu mir kommen? Ja, Sir. Wenig später steht sie an der Tür zu meinem Büro. Mr. Gray? Verpacken Sie bitte die Bücher und schicken Sie sie per Kurier an Anastasia Steele, die junge Frau, die mich letzte Woche interviewt hat. Hier ist Ihre Adresse. Wird sofort erledigt, Mr. Gray. Sie müssen spätestens morgen bei ihr sein. Ja, Sir, wäre das alles? Nein. Sehen Sie zu, dass Sie einen Ersatz dafür auftreiben. Für die Bücher? Ja, Erstausgaben, Olivia soll das machen. Um was für Bücher handelt es sich? Tess von den D'Urbervilles. Ja, Sir. Sie schenkt mir ein Lächeln und entfernt sich. Warum lächelt sie? Sonst lächelt sie nie. Ich schiebe diesen Gedanken beiseite. Werde ich die Bände jemals wiedersehen? Insgeheim hoffe ich es. Freitag, 20. Mai 2011. Zum ersten Mal seit 5 Tagen habe ich gut geschlafen. Vielleicht bin ich nun, da ich Anastasia die Bücher geschickt habe, innerlich mit mir im Reinen. Beim Rasieren schaut mich dieser Arsch mit kühlen, grauen Augen aus dem Spiegel an. Lügner. Scheiße. Okay. Ich hoffe, dass sie mich anruft. Meine Nummer hat sie. Als ich die Küche betrete, hebt Mrs. Jones den Blick. Guten Morgen, Mr. Gray. Morgen, Gail. Was möchten Sie essen? Ein Omelett. Danke. Ich setze mich an die Frühstückstheke und blättere, während sie das Omelett zubereitet, das Wall Street Journal und die New York Times durch, bevor ich mich der Seattle Times zuwende. Wenig später klingelt mein Handy. Elliot. Was zum Teufel will mein großer Bruder? Elliot? Ja, Kumpel, ich muss das Wochenende von Seattle weg. Diese Kleine rückt mir nicht von der Pelle. Ich habe einen Geistesblitz. Hättest du Lust, mit mir wandern zu gehen? Irgendwo in der Gegend von Portland? Wir könnten heute Nachmittag aufbrechen, dort bleiben und am Sonntag wiederkommen. Cool, mit dem Heli oder mit dem Auto? Es handelt sich um einen Helikopter, Elliot, und ich fahre uns hin. Komm am Mittag zu mir ins Büro, dann machen wir uns von da aus auf den Weg. Danke, Bruderherz, ich bin dir was schuldig. Elliot legt auf. Elliot hatte immer schon ein Problem mit der Selbstbeherrschung. Genau wie die Frauen, mit denen er sich abgibt. Wer auch immer die Unglückliche sein mag, sie ist nur eine in einer langen, langen Reihe oberflächlicher Bettgeschichten. »Mr. Gray, was möchten Sie dieses Wochenende essen?« »Bereiten Sie etwas Leichtes vor und stellen Sie es in den Kühlschrank. Möglicherweise bin ich Samstag wieder zurück.« »Möglicherweise auch nicht.« »Sie hat dich keines zweiten Blickes gewürdigt, Gray.« Da ich einen großen Teil meines Arbeitslebens damit verbringe, die Erwartungen anderer zu beurteilen, sollte ich auch meine eigenen besser im Griff haben. Elliot verschläft den größten Teil der Fahrt nach Portland. Der Arme muss hundemüde sein, arbeiten und ficken. Dafür lebt Elliot. Er schnarcht auf dem Beifahrersitz vor sich hin. Das wird was werden mit ihm. Da wir Portland erst nach 3 erreichen werden, rufe ich über die Freisprechanlage Andrea an. »Mr. Gray«, meldet sie sich nach dem zweiten Klingeln, »würden Sie bitte 2 Mountainbikes zum Heathman bringen lassen?« »Um wie viel Uhr, Sir?« »Um 3.« »Die Räder sind für Sie und Ihren Bruder?« »Ja.« »Ihr Bruder ist knapp 1,90?« »Ja.« »Ich kümmere mich gleich darum.« »Gut.« Ich beende das Gespräch und rufe Taylor an. »Mr. Gray«, er meldet sich nach dem ersten Klingeln. »Wann werden Sie hier sein?« »So gegen 9 heute Abend. Bringen Sie den R8 mit?« »Mit Vergnügen, Sir.« Taylor ist auch ein Autofan. Gut, ich beende das Gespräch und drehe die Musik lauter. Wollen doch mal sehen, ob Elliot auch bei The Verve schlafen kann. Als wir die Interstate 5 entlang brausen, wächst meine Erregung. Sind die Bücher schon bei ihr? Ich bin versucht, Andrea noch einmal anzurufen, verkneife es mir aber, weil ich weiß, dass sie jede Menge Arbeit hat. Außerdem möchte ich meinem Personal keinen Stoff für Gerede geben. Das vermeide ich nach Möglichkeit. Warum hast du die Bücher überhaupt geschickt? Weil ich sie wiedersehen will. Auf Höhe der Ausfahrt nach Vancouver frage ich mich, ob sie ihre Prüfung schon geschrieben hat. »Hey, Mann, wo sind wir?« erkundigt sich Elliot verschlafen. Sieh an, der junge Mann erwacht«, murmle ich. »Wir sind fast da und wir gehen Mountainbiken.« »Tun wir das?« »Ja.« »Cool, weißt du noch, das haben wir immer mit Dad gemacht.« »Ja.« Bei der Erinnerung schüttle ich den Kopf. Mein Vater ist ein Multitalent, ein echter Renaissance-Mensch, belesen, sportlich, in der Stadt zu Hause, aber lieber in der Natur unterwegs. Er hat 3 Adoptivkinder aufgezogen. Ich bin derjenige, der seinen Erwartungen nicht gerecht wurde. Doch vor meiner Pubertät standen wir uns sehr nahe. Er war mein Held, ging immer gern mit uns zelten und liebte die Sportarten im Freien, die auch ich jetzt mag. Segeln, Kajak und Radfahren. Aber die Pubertät hat mir alles verdorben. »Ich habe mir gedacht, wenn wir erst am Nachmittag ankommen, ist keine Zeit mehr für eine Wanderung.« »Sehe ich genauso.« »Und vor wem rennst du diesmal weg?« Mann, ich bin nun mal nicht der Typ fürs Dauerhafte. Das ist nichts Neues. Ich mag mich nicht festlegen. Wenn die Mädels rausfinden, dass man ein eigenes Geschäft hat, kriegen sie komische Ideen. Er schaut mich von der Seite an. Du machst das schon richtig, dass du deinen Schwanz bei dir behältst. Soweit ich mich erinnere, reden wir im Moment nicht über meinen Schwanz, sondern über deinen und wer in letzter Zeit nähere Bekanntschaft damit gemacht hat. Elliot kichert. Ich hab den Überblick verloren. Aber genug von mir. Was gibt's Neues in der aufregenden Welt der Hochfinanz und des Handels? Willst du das wirklich wissen? Nö, blökt er und ich muss über sein Desinteresse und seinen Mangel an Eloquenz lachen. Wie läuft's im Geschäft? Erkundige ich mich. Suchst du Investmentmöglichkeiten? Immer. Das ist mein Job. Letzte Woche sind wir mit der Spokane-Eden-Sache einen großen Schritt vorangekommen. Wir sind im Plan, aber das geht ja auch erst seit ein paar Tagen. Er zuckt mit den Achseln. Hinter seiner lässigen Fassade verbirgt sich ein Ökokrieger. Seine Leidenschaft für eine nachhaltige Lebensweise sorgt beim sonntäglichen Familienessen für hitzige Diskussionen. Bei seinem aktuellen Projekt handelt es sich um eine ökologische Niedrigpreissiedlung im Norden von Seattle. Ich hoffe, dieses neue Brauchwassersystem installieren zu können, von dem ich dir erzählt habe. Das könnte den Wasserverbrauch und die Rechnung in den betroffenen Haushalten um 25% senken. Toll, das hoffe ich. Wir fahren schweigend ins Zentrum von Portland. Und gerade als wir die Tiefgarage des Heathman erreichen, dort habe ich sie das letzte Mal gesehen, brummt Elliot. Du weißt schon, dass wir heute das Marinas-Match verpassen. Vielleicht kannst du dir einen Abend vor der Glotze und deinem Schwanz eine Auszeit gönnen und Baseball gucken. Klingt gut. Mit Elliot mitzuhalten ist gar nicht so leicht. Er fetzt den Weg mit der gleichen Waghalsigkeit hinunter, wie er die meisten anderen Dinge anpackt. Elliot kennt keine Angst und dafür bewundere ich ihn. Aber wenn ich in dieser Geschwindigkeit fahre, bekomme ich nichts von der Umgebung mit. Nur aus den Augenwinkeln nehme ich wahr, wie die üppig grüne Landschaft an mir vorbeisaust. Ich muss den Blick auf den Weg gerichtet halten, um Schlaglöchern auszuweichen. Nach der Fahrt sind wir beide von oben bis unten voller Dreck und hundemüde. »Das war der größte Spaß, den ich in letzter Zeit hatte«, bemerkt Elliot, als wir dem Pagen vom Heathman unsere Räder geben. »Ja«, pflichte ich ihm bei. Mir fällt ein, wie ich Anastasia in den Armen gehalten habe, nachdem ich sie vor dem irren Radfahrer rettete. Ihr warmer Körper, ihre Brüste, ihr Duft in meiner Nase. Da war ich auch bekleidet gewesen. Ja, wiederhole ich. Während wir mit dem Lift ins oberste Stockwerk fahren, sehen wir auf den Handys nach, ob in der Zwischenzeit Nachrichten eingetroffen sind. Ich habe E-Mails, einige SMS von Elena, in denen sie mich fragt, was ich am Wochenende vorhabe, aber keine Anrufe von Anastasia. Es ist kurz vor 7. Inzwischen muss sie die Bücher erhalten haben. Der Gedanke deprimiert mich. Ich bin völlig umsonst nach Portland gefahren. Die Kleine hat mich 5-mal angerufen und mir 4 SMS geschickt. Merkt die denn nicht, wie verzweifelt sie rüberkommt? Jammert Elliot. Vielleicht ist sie schwanger. Als Elliot blass wird, lache ich. Das ist nicht witzig, Schlaumeier, brummt er. Außerdem habe ich noch nicht lange mit ihr zu tun. Und auch nicht so oft. Nach einer schnellen Dusche gehe ich in Elliot's Suite, wo wir zusammen den Rest des Mariners-Spiels gegen die San Diego Padres anschauen. Wir lassen uns Steak, Salat, Pommes und ein paar Bierchen aufs Zimmer kommen. Ich genieße das Match in Elliot's lockerer Gesellschaft. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass Anastasia nicht anrufen wird. Die Mariners führen und es sieht ganz so aus, als würden sie ihren Gegner wegfegen. Leider läuft es dann doch anders. Obwohl die Mariners am Ende 4-1 gewinnen. Auf die Mariners. Elliot und ich stoßen mit den Bierflaschen an. Während der Spielanalyse nach dem Match klingelt mein Handy. Und Miss Steels Nummer leuchtet auf dem Display auf. Sie? Anastasia? Ich verberge meine Überraschung und Freude nicht. Es klingt, als wäre sie auf einer Party oder in einer Bar. Elliot sieht mich an, also stehe ich vom Sofa auf und gehe weg, um ihn nicht zu stören. »Warum hast du mir die Bücher geschickt?« lallt sie, und sofort bekomme ich es mit der Angst zu tun. »Anastasia, alles in Ordnung? Du klingst seltsam.« »Nicht ich bin seltsam, sondern du.« Das hört sich vorwurfsvoll an. Anastasia, hast du getrunken? Teufel, mit wem ist sie unterwegs? Mit dem Fotografen? Wo steckt ihre Freundin Kate? Was kümmert dich das? Fragt sie mürrisch und angriffslustig. Ich merke, dass sie betrunken ist und will mich vergewissern, dass es ihr gut geht. Ich bin nur neugierig. Wo bist du? In einer Kneipe. In welcher? Sag's mir. Mir wird flau im Magen. Eine junge Frau betrunken irgendwo in Portland. Das könnte gefährlich werden. In einer Kneipe in Portland. Und wie kommst du nach Hause? Ich kneife mir in der vergeblichen Hoffnung, dass mich das von meinem aufkeimenden Zorn ablenkt, in den Nasenrücken. Ich finde schon eine Möglichkeit. Wie bitte? Sie will in dem Zustand etwa fahren? Ich frage sie noch einmal, in welcher Kneipe sie ist, erhalte aber keine Antwort. Warum hast du mir die Bücher geschickt, Christian? Anastasia, wo bist du? Sag es mir, auf der Stelle. Wie will sie nach Hause gelangen? Du bist sowas von tyrannisch. Sie kichert. In jeder anderen Situation würde ich das süß finden. Doch im Moment, ich werde ihr zeigen, wie tyrannisch ich sein kann. Sie macht mich noch wahnsinnig. Verdammt, Anna, nun sag endlich, wo steckst du? Erneutes Kichern. Scheiße, sie lacht mich aus. Wieder. In Portland, weit weg von Seattle. Wo in Portland? Gute Nacht, Christian. Sie legt auf. Anna? Sie hat aufgelegt. Einfach aufgelegt. Ich sehe mein Handy ungläubig an. Das hat sich noch niemand getraut. Egal. Gibt's ein Problem? Ruft Elliot vom Sofa. War irgend so eine Besoffene. Sowas passiert dir? Fragt er erstaunt. Ja. Ich drücke den Rückrufknopf und versuche, meinen Jähzorn und meine Sorge zu zügeln. Hallo? Meldet sie sich kleinlaut und schüchtern, nun in einer ruhigeren Umgebung. Ich hole dich ab, erkläre ich ihr in eisigem Tonfall und klappe wütend mein Handy zu. Ich muss dieses Mädchen abholen und heimbringen. Kommst du mit? Elliot starrt mich an, als hätte ich plötzlich drei Köpfe. Du? Mit einer Kleinen? Das muss ich sehen. Elliot packt seine Sneakers und schlüpft hinein. Ich muss noch jemanden anrufen. Ich gehe in sein Schlafzimmer und überlege, ob ich mich an Barney oder an Welch wenden soll. Barney ist der erfahrenste Techniker im Telekommunikationsbereich meines Unternehmens und ein Technikgenie. Aber das, was ich mir vorstelle, ist nicht ganz legal. Halt das Unternehmen da lieber raus, Gray. Ich betätige den Schnellwahlknopf mit der Nummer von Welch und höre wenige Sekunden später seine raue Stimme. Mr. Gray? Mich würde sehr interessieren, wo Anastasia Steele sich momentan aufhält. Verstehe. Er schweigt kurz. Überlassen Sie das mir, Mr. Gray. Ich weiß, dass ich mich damit außerhalb des Gesetzes bewege, aber vielleicht bringt sie sich gerade selbst in Gefahr. Danke. Ich melde mich in ein paar Minuten wieder. Elliot, der sich voller Vorfreude die Hände reibt, begrüßt mich mit einem dümmlichen Lachen, als ich zu ihm in den Wohnbereich zurückkehre. Herrgott nochmal. Das lasse ich mir nicht entgehen, sagt er spöttisch. Ich hol die Autoschlüssel, wir treffen uns in 5 Minuten in der Tiefgarage, knurre ich, ohne sein selbstgefälliges Grinsen zu beachten. Die Kneipe ist voll mit feierwütigen Studenten. Aus den Lautsprechern wummert irgendein Indie-Scheiß und auf der Tanzfläche wimmelt es von wogenden Körpern. In dem Schuppen komme ich mir alt vor. Sie muss hier irgendwo sein. Elliot ist mir gefolgt. Siehst du sie? Brüllt er mir über den Lärm zu. Als ich den Blick über den Raum schweifen lasse, entdecke ich Catherine Kavanagh. Sie sitzt mit Freunden in einer Nische. Keine Spur von Anna, aber auf dem Tisch stehen allerlei Schnaps- und Biergläser. Wollen wir doch mal sehen, ob Miss Kavanagh ihrer Freundin gegenüber genauso viel Loyalität beweist wie Anna ihr. Als wir an ihren Tisch treten, schaut sie mich erstaunt an. Catherine, begrüße ich sie. Christian, was für eine Überraschung, Sie hier? Brüllt sie, bevor ich sie fragen kann, wo Anna ist. Die drei Typen am Tisch mustern Elliot und mich feindselig argwöhnisch. Ich war gerade in der Gegend. Und wer ist das? Fällt sie mir ins Wort und strahlt Elliot an. Gott, ist die Frau nervig. Mein Bruder Elliot. Elliot, Catherine Kavanagh. Wo steckt Anna? Sie bedenkt Elliot mit einem noch breiteren Lächeln. Zu meiner Überraschung grinst er zurück. Ich glaube, sie ist rausgegangen, frische Luft schnappen, antwortet Catherine, ohne mich anzusehen. Sie hat nur Augen für Elliot, den Mann, der nicht so der Typ fürs Dauerhafte ist. Egal, was kümmert's mich. »Raus, wohin?« brülle ich. »Darüber«, sie deutet auf eine Doppeltür am hinteren Ende der Kneipe. Ich schiebe mich zwischen den Menschen hindurch zu der Tür und lasse drei ziemlich schlecht gelaunte Männer sowie Catherine Kavanagh und Elliot zurück, die gar nicht mehr aufhören, einander anzustrahlen. Hinter der Doppeltür entdecke ich eine Schlange vor der Damentoilette und dahinter eine weitere Tür nach draußen, die zu dem Parkplatz führt, von dem Elliot und ich gerade gekommen sind. Ich trete hinaus. Neben dem Parkplatz, an einer von Blumenbeeten gesäumten Stelle, rauchen, trinken und unterhalten sich ein paar Leute und knutschen. Da sehe ich sie. Himmel, ich glaube, sie steht bei dem Fotografen. Aber bei dem trüben Licht ist das schwer zu beurteilen. Sie befindet sich in seinen Armen, doch sie scheint sich von ihm wegzudrehen. Er sagt etwas zu ihr, so leise, dass ich es nicht verstehe, und küsst sie auf die Wange. »José, nein«, wehrt sie sich. Jetzt ist alles klar, sie versucht ihn wegzuschieben. Sie will das nicht. Am liebsten würde ich ihm den Kopf abreißen. Mit geballten Fäusten marschiere ich zu ihnen. »Ich denke, die Dame hat Nein gesagt.« Meine kühle, drohende Stimme klingt an diesem vergleichsweise ruhigen Ort laut. Ich bemühe mich, meinen Zorn zu zügeln. Er lässt Anna los, und sie blinzelt mich vom Alkohol benebelt an. »Gray?« sagt er nur, und ich muss mich sehr zusammenreißen, um ihm den frustrierten Ausdruck nicht mit einem Fausthieb aus dem Gesicht zu schlagen. Anna wirkt, krümmt sich zusammen und übergibt sich auf den Boden. Oh, Scheiße. »Igitt, Dios mio, Anna!« José springt angeekelt zur Seite. »Idiot!« Ohne auf ihn zu achten, halte ich ihr die Haare aus dem Gesicht, während sie alles rauskotzt, was sie an dem Abend zu sich genommen hat. Ein wenig verärgert stelle ich fest, dass sie offenbar nichts gegessen hat. Den Arm um ihre Schulter gelegt, führe ich sie von den Neugierigen weg zu einem der Blumenbeete. »Wenn du dich nochmal übergeben musst, dann mach's hier, ich halte dich.« Bei den Blumen ist es dunkler, dort hat sie mehr Ruhe. Es hört gar nicht mehr auf, sie kotzt und kotzt, die Hände auf der Ziegeleinfassung des Beets. Es ist mitleiderregend. Nach einer Weile wirkt sie nur noch trocken. »Junge, die hat's aber übel erwischt.« Endlich beruhigt sich ihr Körper, und ich nehme an, dass sie fertig ist. Ich lasse sie los und reiche ihr mein Taschentuch, das sich wunderbarerweise in der Innentasche meiner Jacke befindet. »Danke, Mrs. Jones.« Sie wischt sich den Mund ab und lehnt sich gegen die Ziegeleinfassung. Dabei weicht sie verlegen meinem Blick aus. Aber ich freue mich einfach nur, sie zu sehen. Meine Wut auf den Fotografen ist verflogen. Ich genieße es, mit Miss Anastasia Steele auf dem Parkplatz einer Studentenkneipe in Portland zu stehen. Sie stützt den Kopf in die Hände, stöhnt und schaut mich, immer noch verschämt, an. Dann blickt sie über meine Schulter in Richtung Tür. Wahrscheinlich zu ihrem Freund. »Wir sehen uns drin«, ruft José. Ich mache mir nicht die Mühe, mich zu ihm umzudrehen und ihn mit Blicken zu strafen, und zu meiner großen Freude schenkt auch sie ihm keine Beachtung mehr. »Tut mir leid«, meint sie schließlich und nestelt hektisch an dem Taschentuch herum. »Okay, dann mal zum vergnüglichen Teil des Abends. Was tut dir leid, Anastasia?« »Hauptsächlich der Anruf und das Kotzen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen«, murmelt sie. »Das haben wir alle schon mal erlebt, vielleicht nicht ganz so drastisch wie du.« »Warum ziehe ich diese junge Frau so gern auf?« »Man muss seine Grenzen kennen, Anastasia. Ich bin ja dafür, Grenzen auszuloten, aber das geht nun wirklich zu weit. Machst du das öfter?« »Vielleicht hat sie ein Alkoholproblem. Ich überlege mir, von meiner Mutter eine Entziehungsklinik empfehlen zu lassen.« Anna runzelt kurz die Stirn, als wäre sie verärgert. Dabei bildet sich wieder dieses kleine V über ihrer Nase. Ich unterdrücke den Drang, es zu küssen. Als sie etwas sagt, klingt sie zerknirscht. »Nein«, antwortet sie. »Ich bin noch nie zuvor betrunken gewesen, und im Moment habe ich auch nicht das Bedürfnis, die Erfahrung zu wiederholen.« Sie sieht mich mit glasigem Blick an und beginnt zu schwanken. Weil ich Angst habe, dass sie umkippt, drücke ich sie, ohne nachzudenken, an meine Brust. Es erstaunt mich, wie leicht sie ist. Zu leicht. Kein Wunder, dass sie betrunken ist. »Komm, ich bring dich heim.« »Ich muss Kate Bescheid sagen«, erklärt sie mir, den Kopf an meiner Schulter. »Das kann mein Bruder machen. Wie bitte? Mein Bruder Elliot spricht gerade mit Miss Kavanagh. Ach, er war bei mir, als du angerufen hast. In Seattle? Nein, im Heathman. Meine Fahrt ins Blaue hat sich ausgezahlt. Wie hast du mich gefunden? Ich habe den Anruf zurückverfolgt, Anastasia. Ich mache mich auf den Weg zum Wagen. Hast du eine Jacke oder eine Handtasche? Ja, beides, Christian, bitte. Ich muss Catherine Bescheid sagen, sonst macht sie sich Sorgen. Ich bleibe stehen und verkneife mir zu bemerken, Catherine Kavanagh hat es nicht gekümmert, dass du mit dem liebeskranken Fotografen draußen warst. Rodriguez. So heißt doch der Typ, oder? Was für eine Freundin ist diese Kavanagh? Licht aus der Kneipe fällt auf Annas Gesicht. Widerstrebend lasse ich sie los und erkläre mich bereit, sie nach drinnen zu begleiten. Hand in Hand gehen wir zurück in die Kneipe und zu Kates Tisch. Einer der Männer sitzt mit verärgert verlorener Miene noch immer dort. »Wo ist Kate?« brüllt Anna, um den Lärm zu übertönen. »Tanzen!« brüllt der Typ zurück, und seine dunklen Augen richten sich auf die Tanzfläche. Anna nimmt Jacke und Tasche und hält sich, für mich überraschend, an meinem Arm fest. Ich erstarre. Scheiße. Mein Herz beginnt zu rasen, die Dunkelheit drückt mir den Hals mit ihren Klauen zu. »Sie ist auf der Tanzfläche!« schreit Anna mir ins Ohr. Als ihr Atem mich kitzelt, vergesse ich meine Angst. Plötzlich verschwindet die Dunkelheit und das Herzrasen hört auf. Wie ist das möglich? Ich verdrehe die Augen, um meine Verwirrung zu verbergen, schiebe sie in Richtung Theke, bestelle ein großes Glas Wasser und reiche es ihr. Trink! Sie sieht mich über den Rand des Glases hinweg an und nimmt zögernd einen Schluck. »Runter damit!« weise ich sie an. Hoffentlich reicht das als Vorbeugung gegen einen Riesenkater morgen. Was ja alles hätte passieren können, wenn ich mich nicht eingemischt hätte, denke ich düster. Und mir fällt ein, was gerade mit mir geschehen ist. Ihre Berührung, meine Reaktion. Meine Laune verschlechtert sich weiter. Weil Anna beim Trinken ein wenig schwankt, stütze ich sie mit einer Hand auf ihre Schulter. Das gefällt mir, dass ich sie berühre. Sie ist wie Balsam für meine gequälte Seele. Was für eine blumige Ausdrucksweise, Gray. Sie trinkt das Glas leer, ich nehme es und stelle es auf die Theke. Okay, sie möchte also mit ihrer sogenannten Freundin sprechen. Ich lasse den Blick über die Tanzfläche schweifen, beunruhigt über die Vorstellung, wie all diese Körper sich gegen den meinen pressen werden, wenn wir uns zwischen ihnen hindurchdringen. Mich innerlich wappnend ergreife ich ihre Hand. Sie zögert, doch wenn sie mit ihrer Freundin reden möchte, geht es nicht anders. Sie wird mit mir tanzen müssen. Ist Elliot erst einmal in der Stimmung, kann man ihn nicht mehr stoppen. Tja, das war's dann wohl mit dem ruhigen Abend. Ich ziehe sie zu mir heran. Das kriege ich hin. Wenn ich es vorher weiß, dass sie mich berühren wird, ist das okay. Außerdem trage ich ja eine Jacke. Ich schiebe uns durch die Menge auf Elliot und Kate zu. Tanzend beugt Elliot sich mit ungläubigem Blick zu mir herüber. »Ich bringe Anna nach Hause, sag das Kate«, brülle ich ihm ins Ohr. Er nickt und zieht Catherine Kavanagh näher zu sich heran. »Gut. Dann also ab nach Hause mit Miss betrunkener Bücherwurm. Aber sie scheint nicht so recht gehen zu wollen und beobachtet Kate besorgt.« Als wir von der Tanzfläche herunter sind, schaut sie zuerst zu Kate zurück, dann, schwankend und ein wenig benommen, sieht sie mir